Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Buongiorno, John Porno. Hallo. Heute haben wir ein ziemlich tolles Thema. Es geht um Außenhui und Innenhui, eine meiner Lieblingsgemüsesorten. Mhm. Und du weißt, um welche es geht? Ich glaube, es sind die Fisolen. Genau, bei uns heißen es Fisolen. Der eigentliche Name ist ja die Gartenbohne. Mhm. Wir sagen eigentlich nur Fisolen. So ist es. Keiner sagt Fisolen. Weil es ja eigentlich nicht die Bohnenpflanze ist, mit der Schale eigentlich dran. Genau. Also es ist ja kein Unterschied de facto zwischen der Bohnenpflanze und der Fisolen. Nein. Die Fisole. Aber es sind keine Erbsen. Da. Das ist gefährlich, glaube ich. Was mit der Unterscheidung? Ja, voll. Ich glaube, da hätte es mir am ehesten, dass ich da so Erbsenranke sehe und dann sage, hey, das ist ein Fisolen. Das kann schon sein, aber... Das kommt bei mir passieren. Nach dem Podcast wahrscheinlich nicht mehr. Nein. Zudem zu den Schmetterlingsblütern. Und an dieser Pflanzengattung ist das einfach das Coolste, weil die haben die schönsten Blüten. Ja. Also, wenn irgendwer Rosen herschenkt, dann ist das extrem einfallslos. Ups, einfallslos ist es einfallslos. Weil einfach die Blüten von so einer Bohnenranke, von so einem Schmetterlingsblütler, das ist einfach das Schönste, was es in der Natur gibt. Es schaut im Grunde aus wie der Eingang ins Paradies. Wow. Gell, schau. Nö, ja, ich weiß nicht. Ja. Aber ich vertraue dir. Okay. Ist sonst bei dir die Woche irgendwas Interessantes passiert, was du unserem Zuhörer mit auf den Weg geben möchtest? Oder unserer Zuhörerin? Der eine? Sprich mal in der Mehrzahl, sind wir optimistisch. wahrscheinlich geht es um kulinarische Sachen. Oder allgemein? Was du so erzählen möchtest? Ja, ich glaube, ich habe mir jetzt nur kurz vorher Gedanken gemacht, aber das hat eigentlich nichts mit der Woche zum Tag. Okay. Wieso heißen die Fisolen Fisolen? Ich weiß nicht, aber du hast ja da ein bisschen Recherche betrieben. Mhm. Wieder mal der deutsche Name macht wieder voll Sinn, Gartenbohne. Mhm. Es ist eine Bohne, die im Garten wächst, deswegen nennen wir es Gartenbohne. Ich glaube, dass die früher einfach viel gewuchert haben und das einfach dann in Steuer ausgelegt haben damit. Und darum haben sie das dann Fisolen genannt. Ah, von den Kuhhufen. Ja, die Viehsohlen. Alle Viecher. Ja, alle Klauentiere. Ja. Cool. Oh, die ist ja nicht mal Legend. Essen hat man sie ja früher nicht können, wahrscheinlich, vielleicht, weil sie es früher nicht gewusst haben, dass da ein sogenannter Giftstoff Fasin enthalten ist. Aber da kommen wir schon wieder zu ins Detail. Was ist die Woche bei dir Interessantes passiert? ich habe mit meiner Cousine die coolste Sportart gefunden, die es gibt. So Wettessen, Fisolen-Wettessen? Nein, das Extrembügeln. Oh, wie nennt man das? Bügeln? Nein, es heißt tatsächlich Extrembügeln und es gibt sogar schon Weltmeisterschaften mit dieser Sportart. Es geht einfach darum, auf den ärgsten Plätzen, die man sich nur vorstellen kann, zu bügeln, was natürlich viel schwierig ist, weil man da nicht überall Elektrizität hat. Mhm. Das heißt, man nimmt exotherme Reaktionen, chemische. Man muss ja Bügeleisen komplett umkonstruieren, um halt wirklich Extrembebügelungen zu machen. Und das Wort ist einfach für mich das Wort der Woche. Der internationale Begriff ist Extreme Irony, oder? Ja, ich glaube schon. Mhm. Ist natürlich in Großbritannien erfunden worden. Ja. Und ist ein kleiner Hink, die Erstbebügelung, hast du das da gemerkt, wann die Erstbebügelung des Kilimandscharos? Nein, aber du wirst mir das sagen. Im 14. August 2003. 2003. Es ist nämlich noch gar nicht so lange her. Nein, ich glaube, dass ich da auch mal was mitgekriegt habe medial, weil das einmal, wie soll ich sagen, schau mal kurz den Trend von... Mhm. Es ist wieder ein bisschen viral gegangen in solchen Sendungen, wie tough und explosiv und das so, Weekend. Was schaust du? Ja, keine Ahnung, früher von der Schule haben wir uns kurz auf Couch gehabt, zwischen die Simpsons war dann immer tough oder so. Okay. Ja, um 5 oder so rennt das ja immer, gell? Das wissen wir jetzt. Da habe ich mal was gesehen, wo irgendein Mensch in einer Felswand hängt und vorher um das Bügelbrett. Und ja, leider habe ich heute am Vormittag schon gebügelt, weil ich gehe ja dann am Böstlingberg. Das hätte die erste Bügelung des Böstlingbergs sein können. Was das? Ja, obwohl, ja, da oben wohnen ja Leute. Das kommt mir heraus. Da oben wohnen ja Leute und die bügeln ja auch alle. Jeder bügelt. Ja, aber im Haus ist kein extrem Bügeln. Nein, voll. In der Grottenbahn, am Lenziball drauf, vorne zu bügeln, unter die Zwerge, das nenne ich mal extrem bügeln. Oder auf die Gleise zwischen zwei Rampen vom Lenziball. Wenn du es nicht schaffst, dann wirst du vom Feuer verschlungen. Die erste Bügelung der Grottenbahn wurde vollzogen durch Pia Wildfellner. Das war halt einfach, was da könnte in die Geschichte eingehen. Mhm. Ja, ich bleibe aber wahrscheinlich beim Konjunktiv, weil ich ja jetzt nichts mehr zu bügeln habe. Nein. Aber ich könnte deine Wäsche bügeln. Ja, könnte man. Ja, ja, weg zurück vom zum Bügeln. Thema. Also, heute geht es eben um diese kleine, feine Bohnenart, die Fisola. Wo war bei dir zum ersten Mal der Berührungspunkt? Wo hast du das erste Mal diese Gemüseart richtig wahrgenommen? Was nicht. Ich kenne es eigentlich nur in zwei Varianten. Und die sind eigentlich beide jeweils voll traurig. Fisolen im Speckmantel? Ja, voll traurig. Und? Fisolen im Gulasch? Nein, dann eben, da kriegt man ja oft auf diese Landgasthäuser, dann kriegt man so einen Gemüseteller. Du hast überall so einen Esslöffel, total unliebevoll, aus einer Konserve drauf gekaut wird. Mhm. Und in der Mitte nur der ein bisschen grüne Salat, der ist das der einzig frische und alles andere kommt sonst aus der Dosen oder aus dem Kübel. Und das ist dann auch Fisolen. Ja, die ja immer leicht so bräunlich sind, so muffig schmecken und eigentlich nur so nach so einem scharfen Essig. Ja, das sagen wir mit dir, wenn du das lange erlegst, ja. Das ist jetzt schon. Es ist eigentlich wirklich viel zu schade dafür. Mhm. Die Fisolen so verkommen zu lassen. Naja, aber jetzt gehen wir mal wirklich zur Fisole. Es gibt ja nicht nur die grüne Fisole, so wie man es kennt. Es gibt ja auch die gelbe. Ja, die haben wir gerade. Ja, aber das wissen ja unsere Zuhörer. Ja, weil am Dienstag haben wir die gekauft. Wir müssen das einmal ins Thema bringen. Genau. Also, die Fisole oder Gartenbohne gibt es in grün, in gelb, vielleicht noch andere Farben? In Violett. Oh, stimmt. Man kennt im Grunde einen ganzen Christopher Street Day, nur die ganzen Farben hineinbringen des Regenbogens, nur anhand von Fisolen. Mhm. Mhm. Ja, das ist halt voll steil, weil man ja eigentlich, ja, die gelbe Kante hat man schon mal gesehen haben, aber eine blaue habe ich zumindest noch nicht gesehen. Ja, aber da merkt man einfach wirklich wieder mal auch die Verarmung der einzelnen Gemüsesorten. Was wir eh genauso haben. Wir haben das beim Nutzvieh, wo es nur mehr ganz wenige Rassen gibt, dann eben beim Gemüse, beim Obst. Es gibt ja zigtausende Unterarten, die wirklich von Region zu Region einzeln auf die klimatechnischen Hintergründe eben gezüchtet worden sind und die gingen halt einfach mit der Zeit total verloren. Ja, voll. Das heißt, es wird halt nur mehr in der Masse diese grüne Fisolen anbaut. Hauptproduzent, du hast das hast du wieder ausgesucht, ist wieder mal China, ja genau, gleich dahinter Türkei und Indien. Mhm. Aber halt überwiegend kennt man eigentlich nur mehr A und dieselbe grüne Fisolen und die anderen, ja, halt ja, in Gärten. Mhm. Wenn sich die Leute dafür interessieren und halt einfach eine größere Auswahl haben, entweder halt direkt regional zu kaufen oder halt selber anbauen. Aber die Möglichkeit hat halt auch nicht jeder. Ja, und ich glaube, trendig ist jetzt auch nicht so. Ich weiß nicht, Fisole ist eher... Überhaupt nicht. So, dass man jetzt sagt, ja, das ist gerade in dem Sommer sexy. Hm. Das wie Chiasamen. Hm. Oder gerade was jetzt, gerade wer so inne ist, sind diese gesprenkelten Auberginen, die Melanzane. Ja. Diese hellvioletten, weiß gesprenkelten. Auf die boomen gerade voll. Aber sonst jetzt beim Gemüse habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass Fisolen so gerade so das In-Gemüse sind, dass man es überall kriegt. Es hat irgendwie ein bisschen was Altbackenes. Naja, was mich sehr verwundert hat, ist eben diese Liste von Bohnen, Fisolen, also ist jetzt eigentlich jede Bohnensorte auch eine Fisolensorte? Kann man das so sagen? Nein, gar nicht. Es gibt ja eben die Gartenbohne, das sind eben die Fisolen, so wie wir das kennen. Das aber ist die Trockenbohne ist eine eigene Ort. Ja, es gibt ja... Wie zum Beispiel die Frauenbohne. Die Frau... warum heißt die Frauenbohne? Ist grüne sehr Hülsen, lang? Sehr dekorative Kerne mit interessanter rot-weißer Zeichnung. Zählt nach Pol zu den schönsten Bohnen überhaupt. Ja, da muss sie natürlich Frauenbohne heißen, was das die schönste Bohne überhaupt ist. Und schaut ja als Trockenbohne oder Schmuck zu verwenden. Cool. Also. Ja. Naja, es ist ja so, es gibt ja die große Gattung bei den Lebensmitteln, die Hülsenfrüchte, mhm. aber das sind eben getrocknete Bohnensorten. Und wenn man jetzt sich das Beispiel der Erbse vor Augen führt, die grüne Erbse, so wie wir es im Tiefkühlfach oder frisch kennen, mhm. die zählt eigentlich nur zum Gemüse und nicht zu den Hülsenfrüchten, weil sie nicht getrocknet worden ist. Wenn die Erbse jetzt getrocknet wird und dann wieder eingelegt, gekocht, dann zählt sie zu den Hülsenfrüchten. Und genauso ist das bei der Fisole auch. Diese Fisole ist zwar Erbsenbohnenort, ja, zählt aber zum Gemüse und nicht zu den Hülsenfrüchten. Aber es ist im Grunde eh wurscht, wo es da hinzählt. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Oder man muss es einfach nur mehr intensiver kennenlernen. Weil es ist ein geiles Gemüse. Ja, was ich da vorher sagen wollte, einfach, dass die Sortenvielfalt arg ist. Also, es sind da zwar Olierringer aufgelistet, aber auch diese Fisolen, ich glaube, das sind 50 Sorten oder so. Ja. Und ja, jede mit einem anderen Geschmack, andere. Ja, da gibt es halt sehr viele Unterscheidungen und wahrscheinlich auch sind die an die jeweiligen klimatischen Verhältnisse angepasst und ich hoffe, dass es noch so lange wie möglich so eine große Vielfalt gibt. Aber wie wir zum Beispiel letzte Woche auf dem Markt waren, waren eigentlich nicht die zwei Sorten dort, was uns wirklich aufgefallen ist. Wir haben nicht so wirklich drauf geschaut, muss man auch sagen. Aber nein, bei den Fisolen hat es bestimmt nur die zwei Sorten gegeben. Ich habe da jetzt auch nichts anderes gesehen. Aber wenn es da sogar eine schwarze Mercedes-Fisole gibt, also der Name lässt dann das Wasser im Mund zusammenrennen. Das ist ja... Ja, und gerade eben diese Vielfalt, die kann eigentlich wieder revitalisiert und wieder neu entdeckt. Ja, eben generell unter die ganzen Hülsenfrüchte, weißt du? Da arbeiten Fisolen. Ich meine, die schmecken alle unterschiedlich, die kann man alle unterschiedlich verwenden und sind einfach total wunderbar in der Zubereitung. Mhm. Wie würdest das du da am liebsten machen? Die meisten dämpfen es ja. Ja, eher gebraten. Ich weiß nicht, ich stelle mir es einfach aus Braten und ich glaube auch, dass das ein bisschen einen geschmacklichen kleinen Unterschied gibt. Ich finde es halt voll cool, weil diese Schoten, die bestehen ja aus mehreren Schichten und die oberste Haut der Fisolenschote, die wird, wenn man es jetzt anbratet, scharf in der Pfanne in einem guten Öl, was man stark erhitzen kann, also wenn man es so richtig einen Pfeffer gibt, dann ploppt diese oberste Hautschicht auf und wird so richtig geröstet und kross und knusprig und wenn man dann eben nur ein bisschen Salz aufwittert, dann hat man eigentlich schon total die geile Beilage oder halt eigentlich auch voll das Hauptgericht. Weil Kartoffeln oder ein Reis dazu, wie gesagt, eben Fisolen haben einen total hohen Eiweißgehalt. Was? Das hast du gar nicht gesagt. Ja, wir haben ja in Österreich das Problem. Wir nehmen zwar eigentlich wir nehmen ausreichend oder sogar zu viel Eiweiß zu uns, aber zu wenig pflanzliches Eiweiß. Weil wir halt überwiegend tierische Produkte essen in Österreich und einfach das pflanzliche Eiweiß zu gering konsumiert wird. Und da war und die Fisole einfach ein super Sache. Ja, genau. Also gerade Fisolen und auch die ganzen Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen etc., die bewirken eigentlich, dass wir mehr pflanzliches Eiweiß zu uns führen. Und was halt auch dort voll sinnvoll ist, halt, weil die halt auch sehr ballaststoffreich sind. Das heißt, man ist lang und gut satt davon und unser Darm hat wieder mehr Arbeit und unsere Darmbakterien. Und es ist ein sehr wenig verarbeitetes Lebensmittel. Und ja. Das ist einfach so arbeitet. Ja, und regional? Ja, eben. Man wascht, schneidet vielleicht, was ich nicht einmal tue, schneidet die Strünke ab und haut es in die Pfanne rein und bratzt es. Und dann gibt es eben vielleicht einen Reis dazu oder ein Rollgerstl oder ein Zartweizen. Und das Essen ist eigentlich fertig. Und du hast da total bodenständiges, natürliches Produkt, was innerhalb kürzester Zeit fertig ist und halt einfach auch total gut schmeckt. Naja, das ist nicht jedermanns Geschmack, muss man auch sagen. Ja, aber Geschmäcker sind eben unterschiedlich. Mhm. Und man hat ja eben eine frühkindliche Geschmacksprägung. Mhm. Und ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass bei uns daheim ein Malfi so entgeben hat. Mhm. Oder generell eben so Hülsenfrüchte. Ja, ich glaube echt, dass die meisten Leute die Frisuren kennen von neben dem Steak liegend in einem Speckstreifen ja. eingewickelt. Und das ist eigentlich voll schade, weil eben der Speck ja, hat ja so einen intensiven Geschmack. Ist auch gut. Ja, eher, aber der Speck hat einfach so einen intensiven Geschmack und übertönt damit eigentlich den Bohnengeschmack, weil schmeckt ja dann alles eigentlich dann nach Speck. Ja, nach dem Fett schon. Ja. Ja. Und ich meine, wie viel, du siehst das bei Bohnen, du kannst halt, ich meine, die sind halt auch wieder ziemlich energiearm, haben halt nur 22 Kalorien pro 100 Gramm. Und wenn du so einen kleinen Speckmantel reintust, dann hast du da, weiß ich nicht, 5 bis 10 Fisolen drinnen. Und das ist ja im Grunde so von der Portionsmenge her eigentlich nichts. Ja, da wird die Fisolen einfach wahrscheinlich als Geschmacksträger für den Speck. Ja, genau. Als Träger, genau, du sagst das. Ja, aber wir waren noch nicht gescheit beim Gift, weil ja. ich bin ermahnt worden, wie sie schauen ja extrem gut aus, die Frisuren. Knackig. Knackig und lecker und so, wenn man sie dir am Markt kauft, dann kann man schwer, also ich kann mich schwer daran zurückhalten, dass ich immer so eine Frisuren einbeiße. Eine ist wahrscheinlich kein Problem. Zwei, da wird schon bedenklich. Aber wieso, Frau Wildfellner? Kannst du mir das beantworten? Ich glaube, das ist jetzt der Wissensteil, oder? Nein, gar nicht. Okay. Ich hab nämlich noch was anderes herausgefunden. Was jetzt am Wissensteil? Ja, also man muss, also Gemüse hat nicht nur Vorteile, sondern zum gewissen Teil muss man, also Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber einen gesunden Respekt, der ist wichtig. Respekt, ihr Gemüse. Genau. Und es enthält halt auch Gift. Das zählt zu den Lektinen und heißt Fasin. Und in diesen grünen Bohnen kommt das halt in einer sehr hohen Konzentration vor. In den grünen Bohnen, das heißt? Auch in den Fisolen. Und das heißt? Auch in den gelben Fisolen? Ja, auch in den gelben Fisolen. Und das ist halt wirklich ein starkes Gift. Mhm. Und das führt dazu, dass die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, dass die miteinander verkleben. Und dadurch wirkt es halt giftig und man erbricht sie, man kriegt Durchfall, der Darm wird gestört. Kann man da in die Fisolen auch beißen, ins Gras beißen? Ja, schau, es kann wirklich zu so tödlichen, blutigen Durchfällen kommen. Und das kann ganz schön heftig sein. Also, ich habe damals. Fisolen, das zweischneidige Schwert. Ja, genau. Mit Vorsicht zu genießen. Ich habe auf der Uni haben wir mal sowas gelernt, dass da in Italien hat es da öfters. Hat es da ein paar Mal zu tödlichen Unfällen gegeben, weil sie es nicht gescheit gekocht haben. Und in Österreich gibt es keine Daten dazu, aber bei der deutschen Gift-Hotline werden jedes Jahr wieder einige, also ich glaube bis zu 30 Fälle ist gestanden, wo Kinder in Gärten die Bohnen so gegessen haben und dann so blutige Durchfälle kriegen. Genau. Man liest dann eigentlich immer, dass man es kochen sollte. Jetzt habe ich mich gefragt, ob dann Braten dieses Fasin auch zerstört. Und da habe ich eigentlich recht lang recherchieren müssen, um das herauszufinden. Ja. Also es ist so, dass dieses Fasin ist ja eine Eiweißsubstanz. Es ist Eiweiß. Und, das zerfällt ab 40 Grad, 42 Grad. Ja, es steht da, dass eine Temperatur von 75 Grad erreicht werden muss. Okay. Und dann denaturiert es. Das heißt, es fällt auseinander und ist dann für den menschlichen Körper nicht mehr giftig. Weil hier man nämlich zuerst gedacht, ist das Fasin wasserlöslich und wird ausgeschwemmt, so wie man das ja bei den Hülsenfrüchten kennt, bei den getrockneten, dass man es einlegt und das Kochwasser immer abgießen oder muss. Oder die roten Bohnen, die was ich dann auch noch ausschwemmen tue, wenn ich es aus der Dosen, ja. Aber so ist das eigentlich gar nicht. Das Erhitzen allein reicht eigentlich aus, um dieses Fasin für den menschlichen Körper ungefährlich zu machen. Mhm. Genau. Und dann werden sie eigentlich unbedenklich. Aber das heißt, bei Bohnen einfach allgemein aufpassen. Es ist nämlich gar nicht so ungefährlich. Nein. Es gibt eine eigene Erkrankung, die heißt Bohnenkrätzer. Ob das die Bohne oder für das selber? Das ist durch die haben ja so leichte Härchen drauf, gell? Die Fisolen. Haben das dann die Bohnen selber? Also nein, die Menschen haben das, die Bohnenkrätzer. Das ist eine Dermatitis, also eine Hautentzündungsform. Kommt meistens in so Konservenfabriken vor, wenn die halt viel Kontakt haben damit, dann kann das wirklich zu so entzündlichen Hauterkrankungen führen. Und jetzt musst du mal überlegen, wann die Hauptanbaugebiete China, Indien und die Türkei sind, die sie mit den Arbeitsschutzgesetzen nicht so ernst nehmen. Nimm ich jetzt einmal an. Dann kann sowas wie die Bohnenkrätze auftauchen. So. Sollte man sich dann im Garten, glaubst du, Handschuhe anziehen, wenn man mit der Bohne, also mit den ganzen Zusammenhängen. Sollte man allgemein, weil man nicht so dreckig wird auf die Hände. Und man hat auch nicht solche Trauerrandeln unter die Nöge. Das ist nämlich auch ganz schön hässlich. Ich glaube, dass das die wirklichen Gartenprofis und Profis innen schon drauf haben, dass die da einfach schon mit Gartenhandschuhen werken, weil es eben vielleicht selber schon von der Oma oder von der Mutter die Tipps gekriegt haben. Wahrscheinlich. Entschuldigung, dass ich das jetzt so in eine eindeutige Gender-Richtung gehe, aber das Garteln kenne ich halt einfach von meiner Mom, von meiner Oma und eher weniger von der männlichen Seite. Ja, aber Männer garteln doch auch recht gern so. Ja, sicher dann sie. Aber seinerzeit. Da war die Frau im Gartel und der Mann auch garteln. Ja. Da, wo du herkommst, war das so. Ja, und in Otensheim ist ganz anders. Da sind alle Menschen ganz in Ordnung und da gibt es keine Vorurteile in solche Richtung. Gell? Also ich, meine Familie kommt eigentlich ursprünglich aus Linz und in der Nachkriegszeit, wo ja die Versorgungslage auch nicht so gut war, haben wir meine Großeltern auch einen Kleingarten gehabt und da hat auch noch meine Oma gewerkelt. Na, schau. Ja, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber meine Familie ist viel, viel besser als deine. Ich habe nicht gesagt, dass sie besser ist, ich habe gesagt, dass sie anders ist. Besser. Also bei meinem Vater und bei meiner Mutter gattelt eigentlich mehr mein Vater. Jetzt überhaupt mit seinem Pilzprojekt, mit den Shiitake-Pilzen. Ja, er muss selber gatteln, weil sie nicht mehr da ist. Also er nicht da ist. Ja, aber in die so Tomaten kann man auch anpflanzen. Ja. Aber kommen wir nur zum anderen Thema. Sollen wir nur zum Wissensteil kommen? Ja. Wissensteil. Sehr offiziell. Ich habe gelesen, Gesundheit, weil man dachte, das ist schon wieder voll verwirrend. Eben, was wir schon gesprochen haben, es heißt eben wertvolles natürliches Eiweiß. Das ist ein Lebensmittel, von daher natürlich ist es ein natürliches Eiweiß, aber halt auch dieses pflanzliche Eiweiß. Aber das haben wir eigentlich schon abgehakt. Dann ist noch gestanden, verdauungsfördernd. Sehr klar, wegen den Ballaststoffen, die drinnen sind. Und wegen dem blutigen Durchfall. Genau. Hämorrhagisch, voll gut, ja. Und es steht nämlich auch gut bei hohem Cholesterin. Und dann habe ich mir gedacht, das verwirrt vielleicht die Leute, wenn die da lesen, dass Frisuren gut sind gegen hohen Cholesterin. Naja, wenn ich interpretiere jetzt das eine, wenn ich statt ein Fleisch die Frisuren isst, dann habe ich ein anderes Eiweiß, Zusammensetzung von dem pflanzlichen her und wenn ich das Fleisch mit dem Fisoiden eventuell ersetzen darf, dann wird auf Dauer meine Cholesterinspiegel senken, weil ich halt einfach die Cholesterinquelle vom Fleisch nicht mehr habe. Erstens das, aber zweitens, Cholesterin braucht ja der menschliche Körper. Voll viel wird ja produziert. Also wie diese ganzen Fettmembranen um jede Zelle, aber auch Sexualhormone. Aber der überwiegende Anteil, wo das Cholesterin hingeht, ist in die Gallensäure, in die Gallensäureproduktion. Und wenn ich jetzt mit Ballaststoffreiche ernähre, wo ja Fisolen prädestiniert sind dafür, dann nehme ich ja mehr Ballaststoffe zu mir und die saugen im Dünndarm mehr Gallensäure auf und dadurch wird mehr Gallensäure ausgeschieden und der Körper muss mehr Gallensäure nachproduzieren und dadurch sinkt der Cholesterinspiegel. Aber dein stimmt auch. Also das mit dem Ersetzen ist schon das eine. Und dann eben das mit den Ballaststoffen. Okay, haben wir was gelernt. Oh, du wirkst da voll belehrt. Oh, du Armer. Man lernt nicht aus. Und jetzt, ich habe noch herausgefunden, dass es gibt eine Bohnensorte, die heißt Spargel- oder Schlangenbohne, Wigner ungeculta, heißt die. Und die kann bis zu 1 Meter lang werden. Das ist ein Riesentrum an Bohne. Ist das eine Bohnenranke? Also nein, das ist keine Ranke, sondern das ist die Schote. Die Schote wird 1 Meter lang. 1 Meter. Geil. Das ist ziemlich cool. Ja, das ist super. Ja. Kennst du eigentlich auch das Märchen von dieser Riesenbohnenranke? Ja, das kennt ja jeder. Ja, aber ich hab das nie so mitgekriegt. Ich hab das nicht so am Schirm gehabt. Ja, ich glaube, das, wenn man so ein bisschen einig geht in die Thematik, der hat 3 Bohnen gekriegt, glaube ich, oder? Wie war das? So einzelne, oder? Ja, genau. Mhm. Ich weiß alle. Oder? Die Geschichte, ich glaube, die ist mehr im Englischsprachigen daheim. Nein. Ich habe die mal bei Sabrina total verhext gesehen, die Version. Und eine andere Kontaktform habe ich nie erlebt. Mhm. Ja. Na, da dann der Salem ist er nach wie gerade. Ja, tatsächlich, aber er war leider so fett, dass er auf der halberten Bohnenranke ein Schläfchen eingelegt hat, glaube ich. Mhm. Irgendwie sowas. Ja, wir kommen eigentlich sogar heute schon wieder zum Ende. Weißt du, schön, sondern so am schönen Tag muss man sich eigentlich. Das verzieht sich schon wieder. Okay, muss man sich eigentlich, draußen aushalten. Ich mag zum guter Letzt noch sagen, dass der Spruch jedes Böhnchen ein Tönchen ein absoluter Scheißtrick ist. Mhm. Weil es einfach diese wahnsinnig hervorragende, weltveränderungspotenzial behaftete Lebensmittelgruppe in den Dreck zieht. Mhm. Was sagst du dazu? Ja, mich verwirrt das nicht so stark, glaube ich, dass dieser Spruch. Ich hasse diesen Spruch. Das ist furchtbar, den höre ich so oft. Wenn ich zu den Leuten sage, ja, wie schaut es aus mit Hülsenfrüchten? Wenn es da nicht, vielleicht auch mal ein bisschen. Kennen Sie das nicht? Oder man sagt immer, man vertragt es nicht. Mhm. Aber also, ich finde einfach, für mich persönlich, dieser Spruch ist absoluter Schwachsinn, weil es einfach nur darauf hindeutet, dass der Österreicher viel zu wenig Ballaststoffe zu sich nimmt. Oder einfach die Bohnen nicht zubereiten kann. Genau. Weil dann stimmt schon. Ja. Wenn es nicht gescheit zubereiten kann, dann ist es eben nicht gut für den Verdauungstrakt. Und so schaut es aus. Dann kann es ziemlich laut und ungemütlich werden. Mhm. Ich finde einfach, wir müssen wieder anfangen, mehr pflanzliches Eiweiß, weniger tierisches zu essen. Mhm. Und nicht einfach zu sagen, ja, das wäre ganz toll und dann kaufen wir uns trotzdem wieder die Sachen um 1,99 im Supermarkt. Sondern man kann eben, bei uns ist es ja vor kurzem mal ins Grillen gegangen, man kann sich diese Bohnen auch auf den Grill legen. Die Fisolen. Und das schmeckt bestimmt auch voll gut. Ja, aber da ist ja kein Platz mehr auf dem Grill, auf dem ganzen Fleisch. Ja, halt weniger und vielleicht eine bessere Qualität. Aber kann ich da eine Fisole auflegen? Was da extra Dreckstück. Ja, natürlich. ich glaube, dass diese pflanzlichen Eiweißträger, generell die Hülsenfrüchte oder halt auch die ganzen Bohnenarten, die ganzen Schmetterlingsblütler, wo eben die Fisolen auch dazugehören, eben das Potenzial haben, die Welt zu verändern und zu einem besseren zu machen. Ja, das ist halt einfach eine ganz andere Energieeffizienz, wenn man das Tier, diese pflanzlichen Nahrungsmittel selbst zu Eiweiß umwandeln muss. Genau. Mhm. Und deswegen, auf den Vegetarismus. Ja, es wäre einfach sehr ressourcenschonend, einerseits für die Gesamtpopulation der Welt. Sehr Population. Für die Gesamtpopulation der Welt, aber andererseits auch für unsere individuelle Gesundheit. Mhm. Total sinnvoll. Und deswegen nicht quatschen, nicht labern, sondern einfach anfangen. Und eben, für Sojen gibt es eben wunderbar im Tiefkühler. Oder Erbsen, 99 Cent das Kilo. Das ist ein wahnsinnig hochwertiges Lebensmittel. Anfangen. Ich würde sogar mehr zahlen dafür, wenn es waren. Wirklich? Ja, sicher. Du bist ja ein Halunke. Ja, wenn ich da irgendwen kenne, was sie das selber anbaut oder so. Mhm. Und dann, keine Ahnung, ich möchte halt auch schon mal solche Sachen ausprobieren, wie ich es vorher gesehen habe, wie diese blauen Bohnen zum Beispiel. Ja, vielleicht sollten wir uns einfach nächstes Jahr doch so einen Acker nehmen und nur Bohnen anpflanzen, weil ich glaube, die sind ja nicht so pflegeintensiv. Da gehen wir ins Biologiezentrum und dann passt das schon. Okay. Aber wenn ich da höre, zum Beispiel Black Turtle, blaue Bamberger, blaue Coco, Diamant, Blue Haricot. Es kann auch leicht sein, dass jetzt ein paar Trockenbohnen dabei waren, aber prinzipiell macht sich das alles so nice an. Das ist ein spannendes Thema. Dalmatiner. Naja, weiß man auch, wie die ungefähr ausschauen. Nein, ich war ja mal bei diesem Achenoa-Verkaufs Verkaufsmesse, da, die ja einmal im Jahr da in Linz im Botanischen Garten stattfindet. Ich bin gerade auf der Achenoa-Seite. Ja. Und da haben die über 300 verschiedenen. Cool. Die schauen, sind das die Dalmatiner? Ja. Also die schauen ja wirklich eins zu eins so aus. Voll schön gesprenkelt und viel schöner wie ein Dalmatiner. Und dort haben sie diese ganzen Bohnensorten nämlich verkauft und das war unglaublich, diese riesige Auswahl, diese unterschiedlichen Farben, Formen, die haben auch schon alle unterschiedlich gerochen. Na. Und das ist voll faszinierend und total cool. Mhm. Ja. Also wir haben schon die Bohnen falsch zubereitet, wie ihr vielleicht merkt, wir haben schon ein leichtes Bohnenfieber. Jetzt fängt dann deine blutige Durchfall an. Und weil es so ist, müssen wir sie auf dem Weg verabschieden, weil jetzt wird es unschön. Ja, ich will nur sagen, dass eben die Bohnen die Macht haben, sowohl die Unter-, aber auch die Überernährung auf unserem Planeten zu bekämpfen. Das ist ein schönes Schlusswort. Geil. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Schreiben wir sie auf nächste, in zwei Wochen, auf die auf die Zwiebeln, das Gemüse, das am meisten auf die Tränendrüsen drückt. Und vielleicht wird sie uns einen Input geben oder sagen, wie man Fisolen noch zubereiten kann. Oder dass es ein totaler Schmappu ist. Ihr kennt uns entweder auf der Facebook-Seite die Kostenverfechter. Folgen oder liken oder so. Ja. Die Lucia Schramm ist neu. Danke! Die kenne ich sogar persönlich. Und ihr macht es einfach wieder zu oder ihr schreibt es uns unter dialog.kostverfechter@kostverfechter.com oder at, vielleicht geht es beides aus. Oder schaut auf unsere Impressum noch. Das immer noch. Soundcloud und kostverfechter.at. Rock'n'Roll. Und ciao. hinterlasst uns einmal einen Kommentar auf iTunes. Bewertet es uns. Vielen Dank. Tschüss. Adieu.